Die südkoreanische Internetzeitung Minzok-Ilbo brachte am 13. September einen Artikel gegen die Angewiesenheit der Regierung Südkoreas auf die fremden Kräfte und gegen ihre Politik für innerkoreanische Konfrontation. Der Machthaber Südkoreas, so hieß es im Artikel, einigte sich mit dem Premierminister Japans bei einem Telefongespräch darüber, durch die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan eine UN-Sanktionsresolution gegen den Atomtest Nordkoreas ins Leben zu rufen. Wenn die Regierung die gleiche Nation als Hauptfeind betrachtet und blindlings den fremden Kräften folgend die Lage zuspitzt, wird sie die Unterstützung von eigener Bevölkerung verlieren.